Ein allerletztes Mal geh ich frische Luft der Erde. Ein allerletztes Mal Tageslicht. Ein allerletzter Tag auf dieser Welt. Noch einmal leben, wie es uns gefällt. Ein allerletztes Mal wünsch ich mir, deine Wärme zu spüren. Ich würde dich nochmal besuchen. Keiner konnte mich so berühren. Viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Ein letztes Mal hier auf Erden. Ich zauber mir mein Lieblingsgericht und dann rollen Tränen durch mein Gesicht. Denn ich habe noch viel vor. Bei jedem Schritt vermisse ich dich. Du hast mich schon bald verloren. Darum beende ich alles kurzzeitig. Ich will nicht, doch ich muss nach Haus. Zum letzten Mal schließe ich die Tür auf und bringe dieses Lied nochmal raus. Ich spür es, gleich ist es aus. Ein letztes Mal auf dieser Welt wird uns beiden klar, die Zeit vergeht so schnell. Leben gegen Moment, bevor du von uns gehst. Sonst ist es zu spät, weil du nur einmal lebst. Ein letztes Mal auf dieser Welt, gib alles, weil du nur einmal lebst. Ein letztes Mal auf dieser Welt, mach das, was uns am Leben hält. Ein letztes Mal, die Zeit vergeht rasend schnell. 25 Jahre nichts gesehen von dieser Welt. Gutes und Schlechtes, was habe ich erlebt? Eigentlich nicht viel, am Ende erntet man sowieso das, was man sieht. Ein Blick auf die Uhr, sagt, es ist schon spät. Es wird langsam Zeit, Abschied zu nehmen. Ich geh noch mal raus, der ganze Himmel weint. Bevor ich gehen muss, hab ich noch einen allerletzten Wunsch. Am Tag mal mehr Beerdigung. Soll die Sonne scheinen, schnell den Regen abwerfen. Wisch die letzten Zeit, die Musik nehm ich mit, ist grad mein allerletztes Mal. Läuft dieses Lied bis zum Schluss auf diesem Beat. Meine Zeit ist um, ich schließ meine Augen und hinterlasse euch diesen Abschiedsbrief. Ein letztes Mal auf dieser Welt wird uns beiden klar, die Zeit vergeht so schnell. Letztes Mal auf dieser Welt, gib alles, weil du nur einmal lebst. Ein letztes Mal auf dieser Welt, mach das, was uns am Leben hält. Ein letztes Mal.